Große Schiffgasse 9, Wohnhaus der Familie Hacker. Unser Großvater Koloman Hacker wurde am 8. März 1896 in Deutschkreuz als Sohn des Mordechai, Mixer und der Laura Hacker geboren. Unsere Großmutter Franziska wurde ebenfalls in Deutschkreuz geboren, und zwar am 14. November 1895 als Tochter von Konrad und Hanni Fischer. Kolomans Familie hatte einen Bauernhof und er wurde Fleischhauer und Fleischgroßhändler. Koloman und Franziska heirateten am 23. Jänner 1927 in Deutschkreuz und hatten vier Töchter. Johanna 1927 bis 1994, Paula 1930 bis 1997, Melanie 1933 bis 2007 und Serafina, geboren 1936 und im selben Jahr gestorben. Gegen Ende des Jahres 1937 zog die Familie nach Wien, da Koloman meinte, dass sie in einer großen Stadt sicherer sein würden. Sie lebten in einer Wohnung in der Großen Schiffgasse und im Februar 1938 wurde ihr Sohn Max geboren. Kolomans Mutter Laura wohnte zu der Zeit auch bei ihnen. Sie war alt und kränklich. Obwohl es einigen Verwandten gelang, Österreich zu verlassen, beschloss Koloman, um seiner Mutter willen zu bleiben. Im Dezember 1938 schickten sie ihre drei Töchter mit einem Kindertransport nach England, mit dem Versprechen, bald nachzukommen. Doch es sollte nicht sein. Am 2. Oktober 1940 wurden Koloman, Franziska und Max nach Theresienstadt deportiert, wo sie 2 Jahre lang lebten. Koloman wurde am 29. September 1944 nach Auschwitz deportiert und Franziska und Max folgten am 23. Oktober 1944. Man nimmt an, dass Franziska und Max binnen 1 oder 2 Tagen nach ihrer Ankunft ermordet wurden. Koloman wurde nach Kaufering gebracht, wo er am 18. Jänner 1945 starb. Erst 1947 erfuhren die drei Töchter, die immer noch in England lebten, vom Tod ihres Vaters. Eine offizielle Benachrichtigung über den Tod ihrer Mutter und ihres Bruders haben sie nie erhalten. Als die Enkel von Koloman und Franziska und die Nichten und Neffen von Max sind wir stolz, hier sein zu können und ihrer Leben zu gedenken und ihren Tod zu würdigen. Aber wir treten auch entschlossen dafür ein, dass die Schrecken des Holocaust nie vergessen werden sollen und hoffen, dass diese Steine allen, die in ihrem täglichen Leben daran vorbeikommen, als Mahnung an die Wirklichkeit des Hasses dienen und an die Folgen, die es hat, wenn wir vor dem, was um uns geschieht, die Augen verschließen. Jane Merkin und ihre Familie. Number 9 Große Schiffgasse. Residence of the Hacker Family. Our grandfather, Koloman Hacker, was born in Deutschkreuz, Burgenland, on the 8th of March 1896 to Mordechai, Mixer, and Laura Hacker. Our grandmother, Franziska, was also born in Deutschkreuz on 14th of November 1895 to Konrad and Hanni Fischer. Koloman's family had a farm, and he became a meat wholesaler and butcher. They married on 23rd of January 1927 in Deutschkreuz and had 4 daughters. Johanna, 1927 to 1994, Paula, 1930 to 1997, Melanie, 1933 to 2007, and Serafina, born and died in 1936. Towards the end of 1937, the family moved to Vienna, as Koloman believed that they would be safer in a big city. They lived in an apartment on Große Schiffstraße, and in February 1938 a son, Max, was born. Koloman's mother, Laura, was also living with them at the time and was elderly and unwell. Although some other family members managed to leave Austria, Koloman decided to stay for his mother's sake. In December 1938, they sent their 3 daughters to England on the Kindertransport, promising that they would come for them soon. but it was not to be. On 2nd of October 1940, Koloman, Franziska and Max were deported to Theresienstadt, where they lived for 2 years. Koloman was deported to Auschwitz on 29th of September 1944, and Franziska and Max followed on 23rd of October 1944. Within a day or two of arrival, it is believed that Franziska and Max were murdered. Koloman was sent to Kaufering, where he died on 18th of January 1945. It wasn't until 1947 that the three daughters, still living in England, were told of their father's death. They never received any official notification of the deaths of their mother and brother. As the grandchildren of Koloman and Franziska, and the nieces and nephew of Max, we are proud to be here to commemorate their lives and to mark their deaths. But we are also determined that the horrors of the Holocaust should never be forgotten, and hope that these stones will serve as a reminder to everyone as they pass them in their daily lives of the realities of hate and the consequences of turning our backs on what is going on around us. Jane Merkin and family.